Ersten rufe laut und sei nicht still. Deine Stimme soll wie eine Posaune klingen. Sage meinem Volk, was sie falsch machen. Sage dem Haus Jakob ihre Sünden. Zweiter, doch sie fragen mich jeden Tag. Sie wollen meine Wege kennen. Sie tun so, als ob sie Gutes tun. Sie halten sich an Gottes Recht. Sie wollen, dass Gott ihnen hilft. Sie wünschen sich, dass Gott erscheint. Dritter, sie fragen, warum fasten wir? Du siehst es uns nicht. Sie sagen, wir haben uns geplagt. Du merkst es nicht. Aber an eurem Fasttag macht ihr Geschäfte. Ihr treibt eure Arbeiter an. Vierter, ihr fastet, aber ihr streitet und kämpft. Ihr schlagt euch mit der Faust. Ihr fastet nicht, damit Gott euch hört. Euer Gebet kommt nicht zu Gott. Fünfter, ist das Fasten, das ich will? Ein Tag, an dem der Mensch sich plagt? Man beugt den Kopf wie ein Schilfrohr. Man legt Sacktuch und Asche unter sich. Nennst du das Fasten? Ist das ein Tag, der Jahwe gefällt? Sechster, ich will ein anderes Fasten. Befreit die Menschen von ungerechten Ketten. Löst die Last von ihren Schultern. Lasst die Unterdrückten freigehen. Zerstört jede Last. Siebter, gib dem Hungrigen dein Brot. Nimm arme Menschen ohne Zuhause auf. Wenn du jemanden nackt siehst, gib ihm Kleidung. Hilf deinen eigenen Leuten. Achter, dann wird dein Licht wie der Morgen scheinen. Du wirst schnell gesund werden. Dein gutes Handeln wird vor dir hergehen. Jahwes Herrlichkeit wird dich schützen. Neunter, dann wirst du rufen und Jahwe antwortet. Du wirst um Hilfe schreien. Er wird sagen, hier bin ich. Höre auf, Menschen zu unterdrücken. Zeige nicht mehr mit dem Finger auf andere. Rede nichts Böses. Zehnter, gib dem Hungrigen dein Brot. Gib den Armen genug zu essen. Dann wird dein Licht in der Dunkelheit leuchten. Deine Dunkelheit wird hell wie der Mittag. Elfter, Jahwe wird dich immer führen. Er wird dich in trockenen Orten satt machen. Er wird deine Knochen stärken. Du wirst wie ein Garten mit viel Wasser sein. Du wirst wie eine Quelle sein, die nie versiegt. Zwölfter, deine Leute werden alte Ruinen wieder aufbauen. Du wirst alte Mauern wieder errichten. Man wird dich nennen, der Risse zumauert. Man wird dich nennen, der Wege wiederherstellt, damit man wohnen kann. Dreizehnten, halte deinen Fuß vom Sabbat fern. Mache keine Geschäfte an meinem heiligen Tag. Nenne den Sabbat eine Freude. Ehre den heiligen Tag Jahwes. Mache keine eigenen Arbeiten. Mache keine Geschäfte. Rede kein leeres Gerede. 14. Dann wirst du Freude an Jahwe haben. Ich werde dich über die Höhen des Landes führen. Ich werde dich das Erbe deines Vorfahren Jakob genießen lassen. Jahwe hat es gesagt.